SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Neue EP von Patrice Bäume. Hypnotisch und geheimnisvolles von Stereoaid und Technoides aus Kairo von Black Aid. Alles schön und kompakt zusammengepackt als Hatches und Trash. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Es ist Freitag oben. Du hörst SRF Virus. Ich bin der Mental X. Ich bin am Wochenende hier zuständig für die elektronische urbane Clubmusik. Hey, und was für ein fantastisch und frühlingshaftes Wochenende haben wir. Und naja, okay, man kann es als Murphy's Law bezeichnen, aber es passiert schon alles aufs Mal das Wochenende, zumindest partytechnisch, wo ich so in den letzten 5-6 Tagen mal so geschaut habe, was genau, wenn, wie, wo, was. Zum Beispiel morgens oben passiert, sind mir fast die Augen ausgefallen. Schon allein in Zürich haben wir zum Beispiel eben den Patrice Bäumel im Bellevue in der Härterei. Da gibt es Rave par excellence, und zwar vom legendären Berliner DJ von Paul van Dyk. Und dann steigt ja noch das alljährliche Megafest im Hive, nämlich die Nacht von der Blumen mit dem Era. Heieieiei, das heisst, es wird eine lange und anstrengende Nacht. Umso besser, die wir uns jetzt mal ein bisschen psychisch und musikalisch darauf vorbereiten mit dem amtlichen Warm-up von mir, Mental X. Was hier jetzt gerade passiert, das ist ein Track vom ukrainischen Label Dear Dear, wieder einmal mehr. Holebox nennt sich das Projekt und ein Stück heisst Senses. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. Thank you. Direkt vor dem Radiostudio der Sonnenuntergang ist. Phänomenal! Der Track passt ja auch wirklich irrsinnig dazu. Ich hoffe, du bist daheim oder wo du mich auch jetzt gerade im Moment hörst, schön können aufdrehen. Das ist Jiminy Hop mit Catchy und ich support den Jiminy Hop schon längere Zeit, aber über ihn ist nur ganz, ganz wenig bekannt. Jetzt bei der neuen Promo weiss ich zumindest einmal so aus welchem Ecken er kommt. Muss irgendetwas russisch sein, weil zum Nachnamen heisst er irgendwas mit Ski. Okay, das ist jetzt total das Klischee. Wir finden es aber raus. Was wir aber garantiert schon wissen, das ist, dass der Patrice Bäume eine neue Scheibe rausgebracht hat. Und exakt heute. Ich stelle das natürlich dann auch noch in der Sendung vor. Hatchet heisst sie und sie ist so unglaublich sexy. zwei Tracks vollpackt mit Emotionen. Vorher hast du Brasilianer gehört, nämlich der André Sobota mit seiner kommenden Scheibe Continue. Und der Track, ja, der ist heute so oben zum zweiten Mal mit in meiner Playliste. Vor der Oster, sprich in der letzten Sendung, hat er dann vorgestellt, das ist El Lutrell auf Anjuna Deep mit Intergalactic Plastic. Und naja, es klingt halt wirklich schon so, wie es heisst, göttlich. Thank you. Come for you. Welcome to the panic room. You know what? Sound vom Bäume. Okay, der ist jetzt so schlecht, der hätte einfach müssen sein. Aber der Typ hier, der Patrice Bäume, ist wirklich nicht unbegründet. Er ist zurzeit einer der erfolgreichsten Remixer und Produzenten. Und wirklich jeder reißt sich um einen Patrice Bäume Remix. Allerspätestens sind hier die fantastische Land of Goshen von der Guy J Remix. So, jetzt steht seine neue EP am Start, und zwar Hatchet heisst sie. Und er kommt auf dem Label Afterlife, das Label von Tale of Us, raus. Und Hintergrundinfos zum Patrice Bäume, die habe ich dir online gestellt. Gehst auf meinen Blog auf srf.ch/mentalix. Dort findest du eben das Feature von der Woche und natürlich die Playlist, den Podcast und alles. Das kannst du brauchen für ein langes, hoffentlich ein wildes Wochenende. Nicht nur deep sind seine Sounds, sondern vor allem hypnotisch und super geheimnisvoll. Das ist der Yarif Ezion aus Tel Aviv. Entdeckt und gefördert worden ist er natürlich von seinem Landsmann, vom Guy J. Der hat ihn dann auch prompt mit einer EP ausgezeichnet, und zwar auf Lost and Found. Und jetzt möchten alle ein Stückchen von Stereo Underground. Und das können sie auch haben, was da zum Beispiel ist beim Hernan Gattaneo auf Sad Beat Music. kurz nach der Nacht. Du hörst SRF Heroes. Ich bin der Mentlix. Ich stand für dich jede Freitag hier seit über 18 Jahren hinter der Turntable, dem Mikrofon und bringst ein Studio zum Kochen. Aber die Klimaanlage funktioniert relativ gut. Hey, das kennst du sicher. Es gibt so ein paar Handvoll Wochenende im Jahr, wo wirklich alles zusammen passiert. Und als ob wir nicht gerade letztes Wochenende schon Ostern hatten und sowieso ein Partymarathon gesehen ist, es dunkelt mich zumindest, dass wir alle noch einen draufsetzen müssen. Gut, heute so oben, so für die ganz techno-affinen Leute, gibt es natürlich in Mannheim Time Warp, wirklich ein Monster-Line-Up. Allerdings fahren die vom Techno her schon ziemlich monoton. Aber morgen oben in Zürich, hey, jetzt lasst einfach mal die Namen an. Wir haben Kuder und Dorfmeister hier, der Patrice Bäume, der Paul van Dück und dann ist noch die Blumennacht im Hive. Heieieieieiei. Das heisst, die ganze Nacht musst du irgendwie pendeln, oder? So, die Sonne ist langsam untergegangen. Geben wir ein bisschen Gas. Das sind die fantastischen Mambo Brothers. Und zwar mit Amber auf Safe Music, heißt Label von Nick Vanjuli. We'll be right back. Spass. Und der Typ ist wirklich selten genial. Er kommt aus Moskau und hat sich vor allem so in den letzten 6-7 Jahren einen Namen gemacht als Remixer. Wenn du die Sendung schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, wie ein sehr großer Fan und Supporter von seinem Sounds. Das ist eben für die Partshop mit Jetlag und ist schnell gegangen. Du gehst einfach auf srf.ch/mentlix. Dort findest du alle Hintergrundinfos zu der heutigen Show, gerade am Montag. Und da kommst du die Playlist und schon heute oben steht für dich dort die heutige Show als Podcast zum gratis Download parat. Gehst du auf srf.ch/mentlix, klickst einfach auf den Download-Button. Oder das kannst du natürlich auch via SRF Virus App oder iTunes machen. Überall for free. Yeah! Schönes Wochenende! Hi, this is John Digley. You're listening to Virus Radio with Mental X. We'll be right back. Monster Track. Das ist das neueste Release von Hive Audio. Ja, das Label vom Club gehostet und A&R gemanagt von den Animal Trainer Jungs. Chiclets produziert und Serenity heisst sie. رمز این رهایی به سمت ماندنت راهی نمیشوی چرا Ja, dass der Kolecki wirklich einen exquisiten Musikgeschmack hat, das beweist er nicht nur in seinen DJ-Sets, sondern auch natürlich mit seinem Label Stil von Talent. Wöchentlich bringt er ein neues Release an den Start und er hat immer wieder Acts, die sehr überraschend sind. Überraschend deshalb, weil man es eigentlich nicht wirklich kennt. Naja, gut, er baut sich halt auf. Und wenn du Oliver Kolecki auf dem Label Plattendeal hast, dann funktioniert es mit deiner DJ-Karriere sehr, sehr gut. Genauso wie das bei denen Jungs da passieren wird, das ist Obligado Crew mit Person. Soundgarden. Das ist der Label vom DJ Nick Warren. Seines Zeichens das halbe Stück vom Duo. Nein, die Hälfte vom Duo Way Out West. So heisst es natürlich richtig. Und eben auf dem besagten Soundgarden Music bringt er ebenfalls sehr spezielle Sounds raus. Zum Beispiel der Typ da aus Kairo, Black Aid, ist das mit Soundwaves. Ein absoluter Essential. Festival in Mannheim gehört zu den etabliertesten, naja, Raves überhaupt, und zwar seit den frühen 90er Jahren. Das Einzige, was ich jeweils am Line-Up bemängle, zumindest in den letzten 5, 6, 7 Jahren, es ist halt schon sehr deutsch. Damit meine ich halt die typische deutsche Techno-Stilistika. Es ist meistens sehr, naja, reduziert, sehr wenig Harmonie. Und das Ganze dreht sich halt dann bei 80 DJ ein bisschen im Kreis. Aber was soll es, hin und wieder sind ein paar gute Acts eben an der Time Warp. Ganz bekannt natürlich Papa Sven Weth. Da lobe ich mir doch lieber Zürich am Morgen zu oben. Was für ein Event. Ich weiß, ob der Startschuss gegangen ist, jetzt alle feiern. Und was genau wie passiert, das erfährst du genau. SRF Virus Mental X Club Selection. Das erfährst du genau hier und jetzt. Allerdings filmen wir in Basel an, weil dort ist ein Club, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, doch, ich weiss, das existiert irgendwo in Basel beim Kasernenareal, nämlich das Parterre. Allerdings haben die morgen jetzt oben einen sehr, sehr geilen DJ. Und zwar aus Rumänien kommt er, und zwar Bog, entdeckt worden vom John Dignit, und musikalisch ja sehr, sehr, sehr geil. Tribal Techno, wo doch hin und wieder mal wirklich richtig quietscht, und wäre sehr gern natürlich auch an das Event gegangen, genauso wie morgen oben in Zürich, weil dort sind gerade irgendwie 4 Events, wo die wirklich umhauen. Auf der einen Seite hast du mal Kuder und Dorfmeister. Das sind dann so ein bisschen die New Jazz und Ambient-Geschichten im Kaufleute, kann aber durchaus dann auch House Music wären, während morgens oben im Club Bellevue der Patrice Bäume spielt. Wirklich einer von den super coolen DJs aus Amsterdam. Ich habe heute jetzt oben ein Feature zu ihm online gestellt, und morgens oben gastiert er seit längerem wieder mal hier in der Schweiz. Dann gibt es ja noch die Herderei, ebenfalls in Zürich, und die lassen es morgens oben richtig krachen. Und zwar mit einem von den bekanntesten DJs von der Welt, und zwar im Array von Transsektor. Paul van Dyk spielt morgen oben in der Härterei. Also wenn du wirklich so auf 140 Schläge machst, dann gehst du auf jeden Fall dort vorbei. Und wenn du schon gerade in der Härterei bist, dann kommst du noch über ins Heifel. Morgen oben ist, und ich freue mich riesig drauf, die Ära, die Nacht von der Blumen, oder sprich einfach Blumennacht. Sehr regelmäßiges Event. Ich glaube, das mache ich jetzt dann schon bald einmal 20 Jahre, und eben immer zum Frühlingsanfang, diesmal ein bisschen gegen hinten raus verschoben, und das Line-Up wird richtig cool. Jesse J ist dort, der Tommy B. Mit denen habe ich beiden natürlich im Lobby aufgelegt. Dann haben wir noch Manon und auch ich bin hinter den Turntables. Morgens oben im Hive. Das und noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentlix. Da kannst du gerade nach der Sendung den Podcast herunterladen. Selbstverständlich findest du ihn auf der SRF Virus App Sendung oder auf iTunes. Check's aus. sind das auf Noir Audio mit The Crystal. Und seit gut zwei Wochen wissen wir, dass das nicht Progressive heißt. House heißt auch nicht Trance oder Techno, sondern Melodic Techno. Naja, gut, der weltgrößte Online-Datenladen Beatport hat einfach gefunden, so, wir dürfen das jetzt einfach so bestimmen. Und das Erstaunliche ist ja, gerade so die selbsternannte Underground-Liga, die nie hat irgendwie diesen Sound gespielt, wie zum Beispiel Dixon oder der Seth Droxler. Sie alle können jetzt einfach Techno spielen. Naja, Melodic Techno. However, wir machen es einfach. srf.ch/mentlix. Dort findest du alle wichtigen Informationen und den Podcast zum Downloaden.

der Track. Sensationell von Bernie Trolletti remixed. So, Touched and Treasure, so haben wir die heutige Episode Mental X Electronic genannt. Im Fokus natürlich die fantastische und brandneue EP Touched. Und zwar vom Patrice Bäumel. Weiter hat brandneue Sounds vorgestellt vom Oliver Lieb, von Black 8, von Stereo Underground und noch vieles, vieles mehr. Der Podcast, also sprich die heutige Sendung, kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden. Gehst einfach auf srf.ch/mentalx, drückst auf den Download-Button, selbstverständlich bekommst du den Stream via SRF Virus App und auf iTunes zu guter Letzt kannst du ihn ebenfalls gratis downloaden. So, es würde mich freuen, wenn ich die einen oder anderen von euch morgens oben an der Blumenparty zusammen mit dem Jesse J, mit dem Mann und mit dem Tommy B und so weiter und so fort mal im Hive gesehen. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Freitag. Ab der 7. bin ich wieder live hier hinter den Turntables und jetzt sage ich, genieße das fantastische frühlingshafte Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.